Die Mosaikwand-Gemälde mit den gütigen Antlitzen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Pozon des Kreises Hueyang und im Gewerbe Gwanpung der Stadt Munchon, im Gewerbe Ryongpo des Kreises Bobdong, im Gewerbe Sogon des Kreises Gumgang und im Fischfangbetrieb Tongchon im Bezirk Gangwon errichtet. Die Mosaikwand-Gemälde wurden in den betreffenden Einheiten enthüllt.